herzlich willkommen zum Uncast Episode 529, viel Wind um nichts. Tja, das habe ich mich diese Woche gefragt, denn ich habe ja, eigentlich warte ich jetzt schon seit 2 Wochen darauf, ne, seit ich das erfahren habe, dass es keine Updates mehr gibt für Honor und Huawei. Und ja, letzte Woche kam ein Firmware-Update und jetzt habe ich gedacht, okay, also Firmware-Updates ist ja klar, da könnte Huawei ja was machen, also an Google vorbei, ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das geht, aber die Play Store-Updates, die sind ja unter Kontrolle von Google. Da kann auch Huawei nichts mehr machen. Also wenn die Geräte von Honor und Huawei aus dem Play Store entfernt werden, bekommen die auch keine Updates mehr von den Apps, die eben im Play Store angeboten werden. Und dreimal dürft ihr raten, was diese Woche passiert ist. Die Apps wurden ganz normal mit Updates versorgt. Gestern habe ich noch welche installiert. Ja, heute Morgen war auch schon wieder eins angezeigt. Google Maps wurde heute Morgen aktualisiert. Alles ganz normal. Ja. Kein Hinweis darauf, dass es irgendwie Probleme gibt. Also bisher muss ich sagen, ist das Ganze viel Wind. Google liefert einfach weiter Updates aus und wartet offenbar jetzt erstmal ab, was da passiert, ja. Ob da eine Anweisung irgendwie kommt. Und da muss ich mal sagen, das gefällt mir sehr gut. Danke, Google, ja. Also nicht schon vorauseilender Gehorsam, sondern ich denke mal, man will sich hier jetzt wohl, man macht es einfach weiter, bis es dann eine Anordnung konkret gibt, diese Updates zu verhindern, ja, weil so eine allgemeine Aussage ist ja nicht unbedingt jetzt rechtlich eindeutig, ja. Und deswegen gibt es erstmal weiter Updates. Finde ich cool. Und so wie ich die Sache sehe, wird es da auch noch die Updates auch noch weitergeben. Auch PayPal funktioniert weiterhin ganz normal. Google Pay funktioniert ganz normal. Kann ich beides nutzen. In Geschäften auch schon probiert wieder letzte Woche. Kein Thema. Alles noch im grünen Bereich. Also das nur mal kurz als Info für euch weiterhin. Die Tatsache, dass ich Updates bekommen kann weiterhin für die Apps im Play Store, ist gut, denn damit ist auch Line aktualisiert worden. Ich habe ja gesagt letzte Woche, es wurden die Schrifteinstellungen entfernt. Offenbar war ich mit diesem Problem nicht ganz alleine, dass man hier eben die Schrift auf einmal, also entweder groß hatte im in Line und riesig auf dem Handyschirm, ja, zum Beispiel im Menü, oder umgekehrt. Und jetzt hat Line wieder diese Schrifteinstellungen bei Android hinzugefügt. Man kann also weiterhin auswählen beim Text, bei der Textgröße in Line, klein, mittel oder groß, ja. Und dann konnte ich hier also ganz normal wieder größere Schrift als auf dem Homescreen anzeigen. Das ist hier bei mir besonders wichtig. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das jetzt am Font liegt. Ich habe einen alternativen Font drauf. Oder ob das ein allgemeines Problem ist. Jedenfalls war vorher da der Font winzig in Line oder eben riesig auf dem Homescreen. Das geht natürlich nicht. Und ich bin froh, dass jetzt das Update hier gemacht wurde. Oder sozusagen zurück geupdatet wurde. Coole Sache. Also Line hat hier richtig und schnell reagiert und den Fehler behoben. Noch was anderes ist mit Updates versorgt worden. Eine andere App, nämlich Firefox. Jawohl. Die Sache ist ja, bisher gab es kurioserweise auf Android zwei Firefox-Apps. Ja. Die eine war der, naja, modernere Strang, Entwicklungsstrang, und der andere war der bisherige, der normale Firefox, habe ich immer gesagt. Ja. Und da gab es nur noch Sicherheitsupdates, aber keine Feature-Updates mehr. Und es wurde ja schon vor Ewigkeiten gesagt, dass diese beiden Versionen zusammengeführt werden sollen auf eine Version. Und das ist jetzt tatsächlich passiert. So aus dem Blauen heraus ist es passiert. Jetzt ist die alte mit der neuen Version verschmolzen. Gutes und Schlechtes gleichermaßen, ja. Man tendiert ja immer dazu, die negativen Sachen besonders hervorzuheben. Und in der Tat fällt es mir nicht leicht, da, so eine Balance zu finden, ja, weil wichtige Funktionen, die es eben im alten Mozilla gab, Firefox gab, die gibt's jetzt nicht mehr. Andere sind eben hinzugekommen. Vielen wird es auf jeden Fall wehtun, dass es kaum noch Add-ons gibt. Da hatte ich wirklich mal ausnahmsweise richtig Glück, denn ich habe genau zwei Add-ons bei mir in Firefox installiert. Und beide sind in der neuen Add-on-Library drin. Das ist uBlock Origin und Privacy Badger. Ja, diese beiden Apps wären unverzichtbar gewesen für mich. Also von daher habe ich sehr, sehr viel Glück. Andere Leute, die vielleicht andere Apps dann, andere Erweiterungen, Add-ons benutzen und bevorzugen, die werden dann jetzt wohl im Dunkeln stehen. Denn die gibt es dann nicht mehr. Es gibt mittlerweile, also im Moment gibt es nur 10 Add-ons. Ja? und das sagt ja schon einiges aus. Die Zahl 10 ist übrigens auch relevant für Firefox, denn das ist nämlich auch die Zahl in Prozent, die der Firefox jetzt schneller ist. Also die Seite lädt etwa 10% schneller als vorher unter den gleichen Bedingungen, weil die neue Gecko View Engine eben da sehr gute Dienste leistet. Ja. Und auch schön fand ich, dass hier diese Angst weg ist, ja. Es war ja mal im Gespräch, dass Firefox die, und da gab es auch Versionen davon, diese Chromium Engine nutzt, ja. Und das ist jetzt also nicht der Fall. Ein Glück, ja, die Gecko Engine ist ja hier speziell für den Firefox, und da haben die sich entschieden, jetzt also die Gecko Engine zu nehmen, und das finde ich auch sehr, sehr schön. Also es gibt also weiterhin eine Alternative. Die Menüs sind gut gestaltet. Man kann jetzt, und das dürfte viele freuen, viele Power-User, man kann jetzt Tabs in sogenannte Collections sammeln. Ja, und das ist äußerst interessant, finde ich. Dann kann man eben diese auf einen Satz sozusagen öffnen. Das Verhalten der Tabs hat sich auch komplett geändert. Das wird momentan noch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig sein, aber man gewöhnt sich, glaube ich, dann auch irgendwann dran, ja, hoffe ich jedenfalls. Man kann die Browser-Bar, also die URL-Bar, inklusive allen Steuerungselementen auch nach unten verfrachten. Das ist sogar der neue Standard, wenn ich das richtig sehe. Aber man kann sie auch wieder oben hinsetzen, so wie man es gewohnt ist. Es gibt ein Light-Theme, es gibt ein Dark-Theme. Man kann es auch auf automatisch stellen, sodass es mit der Handy-Einstellung, auch Nachtmodus zum Beispiel, sich dann wechselt. Es gibt natürlich auch den Private-Modus, den Privatmodus sozusagen, den anonymen, um zu surfen und da Spuren auf dem eigenen Gerät hinterlassen werden. Alles ist vorhanden. Diese sind auch wieder abgetrennt, ja, diese Tabs, auch hier interessant. Aber es fehlt noch einiges. Es fehlt noch einiges. Und das ist ein bisschen, ich muss schon sagen, das ist schon ein bisschen skurril, dass das jetzt so herausgebracht wird, ja, obwohl noch einige Features fehlen, ja. Unter anderem zum Beispiel das, was man im alten Firefox hatte, die meistbesuchten Seiten am Anfang bekommt man die angezeigt und man kann draufklicken, das gibt es momentan noch nicht, diese Funktion gibt es noch nicht. Das wird also erst noch nachgerüstet. Das steht auch in der Firefox-App drin. Das ist schon etwas seltsam. Wenn ich hier da draufklicke auf Was ist neu, dann komme ich auf so ein FAQ und dann steht hier, was in den nächsten 3 Wochen noch hinzugefügt wird. Also in den nächsten 3 Wochen. Ne? Anzeige Ihrer Tab-Chronik durch einen langen Druck auf die Zurücktaste. Der Startbildschirm von Firefox zeigt die von Ihnen am häufigsten besuchten Seiten. Direkter Zugriff auf Ihre Downloads in Firefox, Bearbeitung Ihrer gespeicherten Zugangsdaten, die Option, dass Tabs automatisch geschlossen und später problemlos wiederhergestellt werden können, eine Möglichkeit, das Aktualisieren von Tabs zu erzwingen. Das alles wird in den nächsten 3 Wochen nachgerüstet. Ja, da sind aber schon Funktionen drin teilweise, die man eigentlich als Standard voraussetzt. Es ist schon bitter. Da hätten sie lieber nochmal 3 Wochen warten sollen, finde ich. Ja. Aber okay, wie auch immer. Ganz unzufrieden bin ich nicht, dass das jetzt aktualisiert wurde, denn insgesamt fühlt sich der Browser auch tatsächlich gut an. Ja. Natürlich gibt es ein paar Probleme, wie immer, wenn so eine komplett neue Version rauskommt. Übrigens, jetzt hätte ich fast die Versionsnummer verpasst. Die alte hatte ja die 68 irgendwas schon zigmal geupdatet, aber eben nur Feature-Updates. Nein, keine Feature-Updates, sondern Sicherheits-Updates. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wo steht's denn? Ja, das ist auch sowas. Also jetzt an die Versionsnummer zu kommen, ist teilweise doch schon recht schwierig. Doof. Nee, also das ist, muss ich hier wieder mal das alte About, ja, Doppelpunkt Firefox, mal sehen, ob das noch geht. Nein, das geht auch nicht mehr. Okay, gut. gut. Ja, dann wird es schwierig mit der Versionsnummer. Irgendwo steht die im Play Store jedenfalls drin. Ist jetzt aber, ich glaube, 78 Punkt irgendwas statt vorher 68 Punkt irgendwas. Ja. Wenn ich das richtig weiß. Ihr seht, also es sind so ein paar Sachen, wo Schwierigkeiten gibt. Auch zum Beispiel, dass man nicht mehr festlegen kann, was für bestimmte Dateitypen passieren soll. Beim alten Firefox habe ich so, wenn APKs angeklickt werden, ja, im Firefox, dann werden diese übergeben an Mixplorer und der hat dann, der zeigt mir dann so einen Dateiheader an und lässt mich dann die Datei installieren. Das geht jetzt nicht mehr. Ich müsste jetzt also, um Dateien direkt von Firefox zu installieren, dem Firefox die Erlaubnis geben. Das mache ich natürlich nicht, das ist viel zu gefährlich. Ja. Jetzt habe ich das Problem, ich muss das also per Download abspeichern in den Downloads-Ordner, dann den Mixplorer öffnen, in den Downloads-Ordner gehen, dort draufklicken, dann installieren, ja. Und das war alles vorher nur, ja, 2 Klicks, was jetzt 7 Klicks sind, ja. Ist schon ziemlich heftig und gerade bei diesen Programmen, die ich drauf habe, wie zum Beispiel Fairmail, die am Tag, also gestern waren 4 Updates gekommen, an einem Tag 4 Updates. Heute sind wir schon bei 2 Updates. Ja. Jetzt gucke ich mal gerade, gehe gerade mal in den Fairmail rein und da ist schon die nächste City. Also fast jedes Mal, wenn ich in Fairmail gehe, ist da eine Aktualisierung. Das ist dann jetzt schon die 3. heute. Ja. Langsam reicht mir's. Also ich habe ja nichts gegen Updates, aber Fairmail übertreibt's hier ein bisschen. Mein lieber Scholli. Ja, ich glaube, ich muss kurz über kurz oder lang doch auf eine andere Version umschalten oder ich ignoriere einfach die Updates, was aber halt auch gefährlich ist. Ne? Egal, auf jeden Fall kann ich die jetzt nicht mehr direkt mit dem Firefox installieren, weil ich keine Programme mehr übergeben kann. Auch andere Dateien kann ich nicht mehr übergeben. Und hier einige Sachen, wie zum Beispiel, ich glaube, war das eine Textdatei? Ich glaube, es war eine Textdatei. Die konnte ich gar nicht mit einem Textprogramm öffnen. Der hat mir irgendwelche komischen Sachen vorgeschlagen. Ja. Ich konnte die nicht öffnen. Ne? Und mit Bildern genauso. Also das klappt noch nicht. Es werden noch nicht alle Apps vorgeschlagen, die Dateitypen öffnen können. Und ich kann auch nicht festlegen, welche App was öffnen soll. Ja, ich möchte gerne, wenn ich auf einen App-Typ klicke, also auf eine Dateityp klick, da möchte ich aus allen meinen Apps auswählen können und dann auch auswählen können, ja, immer mit dieser App öffnen und fertig. Ja. Da müssen die nochmal ran, weil so ist das natürlich nicht optimal. Gut, mal sehen, ob das ein Problem ist, wo überhaupt zum Tragen kommt. Nun ja, tja. Dann komme ich jetzt mal zu was ganz anderem, nämlich zu ein paar Spielen. Ja, The Witcher. Ja, es ist ein so schönes Mobile-Game. Ja, das ist jetzt angekündigt worden und das ist so im Stil von Pokémon Go. The Witcher ist also so ein Monster. Ach, Monster Slayer nennt sich da im Untertitel. The Witcher Monster Slayer. Ja. Und damit wird man eben in die echte Welt geschickt, um Monster zu jagen. Ja, natürlich mal wieder das AR, die dann bei den Spielern sowieso gleich wieder ausgeschaltet wird, weil es nämlich viel zu aufwendig ist, ne? Da so zu spielen. Und das ist dann einfacher, effektiver, wenn man das dann ausschaltet. Wunderbar. Auf jeden Fall sollte dieses Spiel, das sich wohl an der Reihe The Witcher Blood Origin von Netflix, von dieser Serie da orientiert, wenn ich das richtig sehe, jedenfalls soll das hier dann ein Game im Stil eben von Pokémon Go werden. Ich sag mal so, es würde mich wundern, wenn das ein größerer Erfolg wäre. Es wird sicherlich seine Fans finden, wie auch die anderen Spiele. Aber Jurassic Park hat es probiert und ist nirgends hingekommen. Selbst die Harry Potter App, die ja auch von Niantic ist, der Macher von Pokémon Go, ja, ist mehr oder minder unter dem Radar. Ja, also hier laufen keine Horden von Harry Potter Spieler rum, wie es bei Pokémon Go der Fall ist, immer noch. Ja. Aber ihr hättet das mal sehen müssen am Pokémon Go Community Day, was da los war, Wahnsinn. Ja, ganze Horden von Leuten mit ihren Emblemen rumgelaufen, die hätten lieber soll daheim bleiben, ja, Stay at Home ist immer noch angesagt, aber trotzdem, da macht auch Pokémon Go viel dafür, dass man eben jetzt nicht draußen rumläuft, ja, aber das Problem ist, dieses Spiel ist nicht Pokémon. Ich glaube, die Firmen haben so die Idee, dass Pokémon Go deswegen so erfolgreich war, wegen der Spielidee. Nein, Pokémon Go ist deswegen erfolgreich, weil es Pokémon ist. Und Pokémon in ein neues System gebracht hat, eine neue Art Pokémon zu spielen, aber es ging um Pokémon. Ja? Das ist einfach ein Phänomen, ja? Das gibt es ja auch nicht erst seit gestern, ja? Über 20 Jahre gibt es schon, ja? Und entsprechend hat das eine riesen Fanbasis. Ja? Ich muss sagen, das ist etwas, was die Firmen wohl vergessen, und deswegen wird auch dieses Spiel nicht diesen Hype erzeugen können und noch nicht mal annähernd an den Erfolg von Pokémon Go anknüpfen können. Pokémon Go ist deswegen erfolgreich, weil es um Pokémons geht. So sieht es aus. Und ich kann es verstehen, ich schaue auch momentan gerade ältere Staffeln von Pokémon Schwarz-Weiß, die ich bisher noch nicht gesehen habe, und auch Pokémon XY, die in der Kalos-Region spielt, und Schwarz-Weiß spielt in der Einal-Region. Das sind jetzt auch die Pokémon, tauchen da auf in der Serie natürlich, die auch bei Pokémon Go bereits eingeführt wurden. Ich denke, die Kalos-Region wird als nächstes eingeführt, also Pokémon XY-Pokémons. Und da geht's rund, ja. Da geht's wirklich rund momentan. Und ich bin begeistert. Jedes Mal, wenn ich so eine Folge gucke, es begeistert mich immer. Da stimmt einfach alles. Die Games, die Trading Card Games, die Spiele auf den, egal ob es jetzt der Game Boy ist, die Switch, die auf dem Smartphone, Pokémon Go. Die Spiele begeistern einem einfach, weil das ganze System, die ganze Pokémon-Welt einfach auf das ausgelegt ist, spielen und schauen. Ja? Das heißt, Anime und Spiele gehen da Hand in Hand, und es ist einfach, die ergänzen sich so genial, und man hat einfach ein perfektes Universum von Pokémon-Spielen. Ja? So sieht's aus. Jetzt ist was Neues eingeführt worden, weil wir gerade von Pokémon Go sprechen. Ja, seit einigen Tagen ist die Mega-Entwicklung eingeführt worden. Ein weiteres Indiz meiner Meinung nach, dass bald die Kalos-Region hinzugefügt wird. Ja, ich kann es nur hoffen. Hoffentlich kommt nicht die Gala-Region als nächstes, weil dann würden die ja die Kalos überspringen. Das wäre sehr, sehr schlecht. Und die Kalos-Region hat wirklich super fantastische Pokémon zu bieten. Ja, fantastisch. Also ich will mein Viscora und mein Phoenix und dann weiterentwickeln zu Viscogon und zu Rutena. Ja, das ist einfach genial. Ne? Außerdem wird es dann noch andere, vielleicht noch andere Features geben mit Pokémon Performern. Ja, neue Art, also statt Kämpfen in der Liga gibt es dann auch das Präsentieren der Pokémon mit einer Performance. Mal sehen, wie das umgesetzt werden wird. Wäre jedenfalls eine schöne Sache. Auf jeden Fall, die Mega-Entwicklung aus dieser Kalos-Region, die sind hier jetzt bereits eingeführt worden in Pokémon Go. Das heißt, man kann jetzt bestimmte Pokémon mit Mega-Energie, ja, in der Anime-Serie braucht man da so einen Mega-Stein, ja, aber das haben die hier anders gemacht. Klar, die wollen natürlich auch, ne, den Fluss von Einnahmen nicht versiegen lassen, deswegen geht es da mit Mega-Energie, die man entweder hart erspielen kann, die kriegt man jetzt so leicht, also muss man schon viel, viel zocken, oder man kauft es sich eben, ne? Ja, die Mega-Energie, und damit kann man dann eben bestimmte Pokémon, die geeignet sind dafür, kurzzeitig für ein paar Stunden auf die Mega-Energie oder auf die Mega-Entwicklung verwandeln, ja, und dann damit kämpfen. Die sind dann natürlich wesentlich stärker als ohne die Mega-Verwandlung. Klar, kann euch vorstellen, was da passiert, ne? Im Moment ist es noch so, dass diese Mega-Pokémon in der Kampfliga noch nicht eingesetzt werden können, weil es wohl noch ein bisschen unfair ist. Aber es wird schon angedeutet, ja, dass das eingeführt wird. Und ja, dann braucht ihr Mega-Pokémon, damit ihr nicht platt gemacht wird in der Top-Liga. Ja, ganz klar. Weiterhin sind Sachen aufgetaucht, dass möglicherweise bei Pokémon Go ein Abo-Service eingeführt werden soll, also ein bezahlter Abo-Service. Ja. Das ist noch nicht ganz klar, weil das sind Sachen, die wurden entdeckt in der App. Ja. Das könnte sich da auch um andere Sachen handeln. Beispielsweise gibt es so einen Premium-Dienst für die App Pokémon Home, bei der man seine Pokémon zentral verwalten kann. Und da gibt es vielleicht dann eine Premium-Anbindung von Pokémon Go. Ja. Und Pokémon Home ist jedenfalls kostenpflichtig. Da braucht man also tatsächlich so ein Premium-Abo dafür. Ja. Also sobald die Pokémon aus Pokémon Go auch bei Pokémon Home eingeführt werden, wird es sofort den Premium-Service abonnieren. Das ist ganz klar, weil das wäre dann eine zentrale Austauschstelle auch, ja, und dann wäre auch der Kauf einer Nintendo Switch nicht mehr so weit weg, meiner Meinung nach, denn dann kann man die Pokémon von Pokémon Go und Switch eventuell austauschen. Wenn das ginge, dann wäre der Kauf besiegelt. Bisher geht das eben so noch nicht und dann interessiert mich das eigentlich auch nicht weiter. Ja, andere sagen dann eben, nein, das hat nichts zu tun mit Pokémon Home, sondern das ist tatsächlich so ein Service, wo Items oder andere Features eben hinter einem Abo-Service, Premium-Abo-Service versteckt werden, so dass man eben bezahlen muss, wenn man das nutzen möchte. Ach, wisst ihr, auch das würde ich bei Pokémon tatsächlich machen. Ja, so großer Fan bin ich davon. Also ich würde tatsächlich monatlich für Premium-Services bezahlen, ja, wenn man dann auch entsprechend was bekommt dafür. Also so richtig was bekommt. Einfach so das Geld hindrücken, ohne eine Gegenleistung, ist natürlich nicht vorstellbar. Aber wisst ihr, bei Pokémon kann man ziemlich viel mit Items ausgeben. Nicht, dass ich das jetzt wirklich oft mache. Ich kaufe eigentlich auch bei Pokémon relativ wenig Items. Eigentlich die einzige App, wo ich sowieso in-game was hole. Ja. Aber selbst da ganz, ganz selten mal. Aber wenn zum Beispiel dann grundsätzlich viele Items, Energie oder Fan-Rate-Pässe oder ähnliches in so einem Paket monatlich, also quasi zugesichert werden, ja, und man hat also wirklich einen großen Nutzen davon, dann würde ich das auch bezahlen, ja, so einen Premium-Service, definitiv. Naja, gut. Wie auch immer, es geht jedenfalls mal voran mit diesen Sachen. Und ich bin auch schon gespannt, wie das weitergeht mit Pokémon Go. Und ja, seht ihr, das ist der größte Nachteil von der Sony PS5. Er hat kein Pokémon. Wenn die Switch nicht die ganze Zeit so teuer gewesen wäre, hätte ich mir schon längst eine geholt, aber naja, ne? Wenn man dafür fast eine PlayStation bekommt dafür, ne, dann ist das natürlich eine Überlegung, wo ich dann sage, nö. Ne? Und ich bin, wie gesagt, ich bin kein großer Nintendo-Konsolen-Fan. Ich bin Pokémon-Fan. Ja, das heißt, das einzige Spiel, was mich dort wirklich interessiert, ist Pokémon. Ja, und dann muss man das natürlich in Relation setzen zum Preis. Ne? Vor allem, weil eben na, es da noch die Schranken gibt. Aber egal, jetzt habe ich so viel von Spielen gesprochen, ja, dann kommen wir doch mal zu der Hardware, was man so für die Spiele brauchen könnte, ne? Ja. Das Beste vom Besten ist gerade gut genug für Pokémon Go und deswegen, ja, Galaxy S21, da wird gemunkelt, die Note-Reihe soll eingestellt werden, ja, das sagt Android Authority. Und das S21 wird dann mit einem mit so einem S-Pen kommen, ja, und die Note-Reihe komplett ersetzen. Ja. Und zwar 2021 soll das passieren. Jetzt gibt es schon Hinweise darauf, ja, auf das Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra. Ja, Und die sollen eben dann quasi beides zusammenführen. Ich habe mich sowieso schon gewundert, die Note-Reihe war ja mal das Gerät mit dem großen Display. Mittlerweile sind die Displays aber gleich groß, sodass nur noch dieser S-Pen als Unterscheidungsmerkmal geht. Da liegt es natürlich nahe, warum machen wir das S, die S-Klasse, also das S21 dann nicht mit einem Stift, und dann brauchen wir auch kein Note mehr, weil es ja sonst identisch ist. Eigentlich eine logische Folge, und ehrlich gesagt, ich hoffe da auch, dass es da durchgesetzt wird und dass sich das bewahrheitet. Nichtsdestotrotz wird es an den extrem hohen Preisen wohl kaum was ändern. Und von daher, naja, tangiert mich das nur peripher. Xiaomi hat 28 Millionen Smartphones im zweiten Quartal 2020 ausgeliefert. Das ist für Xiaomi wirklich eine gute, gute Zahl. Und damit hat man einen Umsatz von 7,7 Milliarden Dollar gemacht. Wow. Nicht so schlecht, ja. Erwartet haben die 7,4 Milliarden, also nochmal ein bisschen drüber sogar. Und das ist eine Nummer. Also Xiaomi ist wirklich groß im Kommen. Ja. Und die werden wohl auch profitieren von den Verlusten, die früher oder später auch Huawei haben wird an Gerätezahlen. Momentan geht es ja super gut, ja, aber ich glaube, da kann man realistisch sein. Die werden durchaus noch diese, naja, Maßnahmen spüren, und dann werden auch die Verkäufe leicht zurückgehen. Und da wird Xiaomi wohl in diese Bresche reinspringen können. Haben die jedenfalls sich gut gemausert, das muss man schon sagen. Und vor allem in Indien sind sie stark vertreten. Aber auch in Europa hat man 64,9% zum Vorjahr sich gesteigert. Ja, das ist nicht schlecht. Wobei man natürlich auch das Niveau, von wo aus das gemacht wird, sehen muss. Aber Xiaomi in allen Märkten steil nach oben steigend. Dieser Trend, diese Tendenz muss man einfach hier eingestehen. Red Magic 5S ist jetzt für die Vorbestellung global bereit, ja. Das Red Magic 5S fängt an in seiner Grundversion mit 8 GB und 128 GB Storage, ja, für sage und schreibe nur 579 Euro. Ja, das Red Magic 5S ist ein ausgesprochenes Gamer-Phone, und damit wird eben auch entsprechende Leistung erwartet. Und hier dieses Gerät ist ein Anwärter bei mir. Ja, der wird auch in meine Smartphone-Liste kommen. Die muss ich nur aktualisieren. Und zwar das Red Magic 5S mit 12 GB RAM und 256 GB Storage, ja, soll 649 Euro kosten. Und da muss ich ganz klar sagen, man sieht, es gibt die beste Leistung für relativ wenig Geld. Ja. Und damit sind solche Firmen wie Samsung oder auch Huawei einfach weg vom Fenster. Bei mir ganz einfach, weil ich kriege ja unglaubliche Leistung dafür, für 649 Euro und das ist, da weiß ich gar nicht mehr, warum es überhaupt noch einen Grund geben soll, was anderes zu holen. Ja. Die anderen technischen Daten habe ich ja schon mehrfach vorgelesen. Ja, 6,65 Zoll AMOLED-Display, ja, jetzt, der 256 GB Storage-Speicher ist UFS 3.1, ja. Und LPDDR5 RAM, Es ist also wirklich fantastisch. Und die, ja gut, dieses Sampling Rate, na, 240 Hertz Touch Sampling Rate, wie auch immer, eine 144 Hertz Refresh Rate, ja, weil es ja momentan anscheinend besonders wichtig ist, ja. Und natürlich auch die Touch Trigger, ja, oben, die sind damit 320 Hertz Touch Rate hier eingestuft, was auch immer. Triple Kamera, 64 Megapixel als Hauptkamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 2 Megapixel Makro-Shooter. Auch das hört sich sehr gut an. 4500 mAh Akku, ja, doch, auch okay. Zwar haut es einem jetzt nicht aus den Socken, aber 55 Watt Fast Charging, das geht also auch relativ schnell, und ausgeliefert wird das Ganze mit Android 10. Also ich muss sagen, Nubia Red Magic, globaler Launch jetzt und das Gerät ist günstig und super schnell. Wahnsinn. Also definitiv ein vorgemerktes Gerät, aber wie gesagt, ich habe noch ein bisschen bis das dann, also bis ich mich dann auch wirklich knallhart entscheide, ja, erst nach der PlayStation 5 wird sich nämlich zeigen, was in meinem Geldbeutel noch übrig ist, ja. Und dann werde ich mal sehen. LG hat ein neues Gerät rausgebracht. Ihr wisst ja, ich mag dieses LG, wie heißt es nochmal, G8X ThinQ, ja, das mit dem, also mit dem aufklappbaren Display, aber nicht, dass es so ein Blödsinn ist, wo man unbedingt so ein gefaltetes Display hat, sondern man hat einfach zwei Displays, die kann man aufklappen. Da hat man in der Mitte zwar so ein kleiner Spalt, aber das macht ja nichts, meiner Meinung nach. Aber man hat ein Dual-Screen sozusagen, ja, wie am Computer daheim. Ja, wunderbar. Also mit dem könnte ich mich wirklich anfreunden, ja, müsste nur der Preis stimmen. Das LG Wing allerdings, das hat wieder eine ganz andere Art. Bei dem kann man das ausklappen, ja, also wie soll ich das sagen, man dreht es quasi und dann hat man ein Screen in der horizontalen und ein kleinerer Screen in der vertikalen. Ja, also sozusagen 1,5 Screens, ja, angeordnet wie ein T. Ich mache da einen Link dazu, weil das kann man sich kaum vorstellen. Also, ich meine, okay. Ja, ich glaube, für mich wäre es jetzt nichts, weil ich dann nicht die Anwendung sehe dafür. Ja. Aber eine nette Idee ist es auf jeden Fall. Ja. Besser so eine Idee mal umsetzen auch tatsächlich, als immer die gleichen langweiligen Sachen machen. Vielleicht findet sich ja auch noch vernünftige Lösungen oder vernünftige Anwendungen für den LG Wing. Ja. Also, ja. Mal gucken. Jedenfalls mutig und interessant, was LG da abliefert. Ich hoffe, dass sie auch noch ein weiteres Dual-Screen-Handy rausbringen zum Klappen. Ja, denn das G8X ist natürlich schon technisch nicht mehr auf dem Laufenden, wenn es jemals das war. Aber da müsste jetzt ein neues Gerät kommen, das eben stärker ist, besser ist, aber mit derselben Dual-Screen-Klapp-Technologie. Das wäre eine schöne Sache. Was haben wir denn hier noch? Oh ja, genau, das Xiaomi Mi 10T Pro. Auch das ist ein Gerät, das äußerst günstig auf den Markt kommt. Soweit ich weiß, wird es auch um die 650 Euro kosten. Ja, oder sogar noch weniger. Ich glaube, es war sogar noch weniger. Jedenfalls das Mi 10T Pro. Ja, das hat auch einiges zu bieten, nämlich, ich guck mal hier, launching soon globally, also auch das startet weltweit mit einer 5000 mAh mit einem 5000 mAh Akku, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 108 Megapixel Kamera hinten, ja, wahrscheinlich einen seitlichen Fingerprint-Scanner, Ah. Und Snapdragon 865 wird es wohl sein. Möglicherweise 865 Plus, keine Ahnung. Ich meine doch, da war doch schon mehr zu sehen, zu hören davon. Von diesem Gerät. Naja, okay. Ich glaube, wir müssen nur warten bis nächste Woche. Dann haben wir was auf der Hand. Ja, genaueres. Im September wird einiges angekündigt werden. Und ja, aber auf jeden Fall hier schon mal Vorsicht. Wenn ihr jetzt ein Gerät kaufen wollt im angehenden High-End-Bereich, ja, also so zwischen High-End und Mid-Range, ja, Richtung High-End, dann würde ich noch ein klein wenig warten, was hier angekündigt wird mit dem Mi 10T Pro. Was haben wir denn noch? Asus bringt neue Geräte raus. Zenfone 7, Zenfone 7 Pro. Ja. Und die Besonderheit bei denen, die Kamera hinten kann umgeklappt werden, so dass die quasi nach vorne flippt. Ja. Aus dem Gehäuse quasi raus, flippt die nach vorne, so dass man also auf dem Gerät weder Bezels hat, noch irgendwie eine Kamera unterm Display oder im Display mit Punchhole oder Notch, sondern wie gesagt, die Kamera klappt von hinten über das Gerät und die ist dann quasi oben drüber. Finde ich sehr, sehr interessant. Gute Idee. Also rein von diesem mechanischen Eindruck her wird das wahrscheinlich auch stabiler sein als die bisherigen Ausfahrlösungen oder sonstiges. Aber wenn es in diesem ausgeklappten Zustand runterfliegt, ist, glaube ich, die Kamera auch ab. Ja? Also das wird wohl so sein. Leider ist die Ausstattung hier nicht ganz so gut von diesen Zenfone 7. Von daher hat sich das für mich eh erledigt. Seitdem die Zenfone 7 Version ist vom Preis her interessant, aber das sieht wohl nicht so aus. Also das Zenfone 7 hat 6 GB RAM, 128 GB Storage mit einem Snapdragon 865 und damit nicht geeignet. Asus Zenfone 7 Pro, ja, 865 plus Snapdragon, das ist gut. 8 GB RAM und 256 GB Storage, das ist akzeptabel. Und optische Bildstabilisierung für die Hauptkamera und für die Telefotolinse. 6,67 Zoll AMOLED-Screen, Full HD Plus Auflösung, 20 zu 9 Aspect Ratio, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz, 5000 mAh Akku und 30 Watt Charging. Nicht besonders schnell, aber immerhin Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0. Echt nur 5.0? Okay, na gut. Zu erwartende Preise für das Zenfone 7 750 Dollar und Zenfone 7 Pro 945 Dollar. Das ist natürlich zu viel, wenn man jetzt gerade hier gesehen hat, Mi 10T Pro und vor allem das Nubia Red Magic S. Ja, also da muss ich dann sagen, nö, nö, nö, einfach nö. So sieht's aus. Gut, dennoch bleibt Asus am Ball. Google bringt auch noch was Interessantes, allerdings mit einer Frage, die ich da habe, aber die wird man wohl nicht beantworten können. Google hat jetzt Android TV Support auf den Weg gebracht für Duo-Videoanrufe, so dass man es ganz einfach auf einen großen Fernseher legen kann, ja. Diese Videotelefonie, nur wie soll das mit der Kamera dann hinhauen? Okay, da muss man also das Handy doch noch irgendwie so hinhalten, ja, dass man in die Kamera guckt und gleichzeitig auf den Bildschirm gucken kann. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, ja, aber da läuft man natürlich Gefahr, dass man da auf dem Bildschirm guckt, ne, auf dem Fernseher guckt und legt das Smartphone einfach so auf den Tisch, weil man denkt, naja, da vorne ist ja das Bild, ne? Aber nee, dann wird man ja nicht gesehen, ne? Die Kamera ist ja im Smartphone drin. Also da muss man aufpassen, dass man trotzdem noch das Smartphone davor hält, vor einem selbst, ne? Jedenfalls, die Idee finde ich super gut. Ja, warum es das nicht schon immer gab, das ist wirklich eine gute Frage. Eigentlich ist das das, was ich mir immer so vorgestellt habe. Ja, Anruf kommt rein, ja, dann sagen, okay, annehmen, auf den Fernseher legen und wupp, geht dann das Videobild auf dem TV-Gerät an und man kann telefonieren. Gut, bisher ging es nicht, jetzt geht's mit dem Android TV und Google Duo. So, aber jetzt haben wir das Problem. Google Duo ist ja bereits, ja, auf dem Weg ins Nirgendwo. Google Meet wird ja Google Duo ersetzen. Was ist also das jetzt schon wieder für ein Kram? Ja? Also hoffen wir, dass das auch dann für Google Meet zählt? Ja? Diese Android-TV-Anbindung, sodass man das so machen kann? Denn ansonsten gibt es diese Funktion nicht lange, weil es Google Duo nicht mehr lange gibt. Interessant, ne? Naja. Aber trotzdem endlich mal wieder eine Neuerung von Google, die auch wirklich interessant ist und nicht nur Pipifax. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das von der Wichtigkeit her richtig einordne. Für mich ist das halt sehr, sehr interessant, sowas. Ja, so ein Thema Videotelefonie. Aber ja, wenn ich sehe, wie oft ich Videotelefonie mache mit meinen Bekannten, dann muss ich sagen, okay, ist vielleicht noch nicht doch, also doch nicht so der Stellenwert, den ich das gerne so sehen würde. Ne? Wisst ihr, ich lebe halt gedanklich in der Zukunft, ja, wo es ganz normal ist, dass man Videotelefonie macht, aber es will niemand machen. Ne? Also ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Die Leute haben alle viel zu viel Komplexe, die denken immer, wenn sie auf dem Bildschirm gesehen werden, dann ist ihre Seele in diesem Kasten drin oder sowas. Anders kann ich mir nicht vorstellen, ja. Wer interessiert ist an einem Vergleich zwischen Google Stadia, GeForce Now und dem Game Pass Ultimate von Microsoft, der kann mal den Link anklicken, den ich hier zu den Shownotes hinzufüge. Talk Android hat da nämlich sich Gedanken drüber gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist sehr, sehr aufschlussreich. Gerade wenn ich das GeForce Now sehe, dann ist es bei mir wohl der Overall-Winner, ja, also der grundsätzlich diese Auseinandersetzung gewinnt, ja, weil er das meiste Angebot hat an Games und auch richtig geniale, gute, große Games, die dann eben gestreamt werden auf das Smartphone über GeForce Now. Das heißt, okay, ne, ihr habt Far Cry 5 auf dieser Plattform auf Steam, ja, Uplay oder Steam, dann könnt ihr das auch mit eurem GeForce Now Account streamen auf euer Smartphone und zocken. Ja, richtig. Also ich meine, genialer geht's ja nicht mehr. Hm? Und das ist was wert. Leistung, das soll offenbar Stadia eine bessere Performance haben. Ob das jetzt auch für unsere Gefilde zutrifft, weiß ich nicht. Die Tester sind ja in den USA. Auch da hängt es natürlich sehr stark davon ab, in welcher Region. Nur, dass diese Google-Server, soweit ich informiert bin, in den USA stehen. Ja, das dürfte allerdings auch für die GeForce Now-Server zutreffen. Und wie da natürlich die Anbindung ist, hier bei uns in Europa, das ist dann wieder eine andere Frage. Ich glaube, da müsste, also performancemäßig müsste auf jeden Fall nochmal ein Test in Europa, sogar speziell in den einzelnen Ländern gemacht werden, ob da eben das identisch ist oder ob hier nicht der ein oder andere Service, könnte ja auch der Service von Microsoft sein, hier bessere Performance hat, ja. Bei dem Thema, was man bekommt fürs Geld, ja, ist hier dieser Game Pass Ultimate Service von Microsoft der Gewinner bei Talk Android, ja. Also das sollte man auch bedenken und natürlich auch, wie das dann in Zukunft aussieht, ist man auch dann in diesem Xbox Series X Universum oder ist man eher PS5 Spieler, da spielt es dann bei diesen drei Services überhaupt keine Rolle, ja, aber wer zum Beispiel vorhat, eine Xbox Series X zu kaufen, ja, der wird dann vielleicht mit dem Game Pass Ultimate hier vielleicht ein bisschen eher angesprochen werden, weil man dann eben noch zusätzliche Vorteile hat. Und der Hardcore-PC-Zocker, der aber halt auch mal unterwegs ein paar PC-Games spielen will, der wird mit GeForce Now definitiv am glücklichsten werden. Also guckt euch das mal an, da könnt ihr alle Vor- und Nachteile sehen, in Englisch, aber trotzdem sehr gut. Ja, perfekt. Link gibt es dann in den Shownotes, komme ich später nochmal dazu. Dann gibt es noch ein was anderes, das ist mir diese Woche aufgefallen. Ich muss mich ein bisschen ranhalten, sehe ich gerade von der Zeit her. Problem ist ja nachhaltige Telefone. Fairphone 3 hat ja jetzt ein Update bekommen, Fairphone 3 Plus. Ja. Gute Nachrichten, die Besitzer eines alten Fairphones können jetzt das neue Kameramodul, das ist nämlich der Hauptupdate-Grund, nachrüsten. Ja, und ihr habt dann quasi ein aktuelles Fairphone. Super Sache. Jetzt gibt's aber noch ein anderes Gerät, nämlich der TerraCube. Ja, TerraCube, das Game hat ein bisschen bessere Leistungsdaten als das Fairphone. Dennoch muss ich sagen, geht's am Ziel etwas vorbei. Komme ich jetzt gleich nochmal dazu. 6,5 Zoll IPS-Display mit 2280 x 1080 Bildpunkte Auflösung, MediaTek Helio P60 Prozessor, sehr schön, 6 GB RAM nur, leider, 128 GB Storage, immerhin mit MicroSD-Karten-Slot, sodass man zumindest seine Daten auslagern kann, wie Bilder etc. Kamera 12 Megapixel Primary und 5 Megapixel Secondary, also nicht besonders gut, ja, aber wird wohl reichen, gerade so. Selfie-Kamera 8 Megapixel, 3400 mAh Akku, 3,5 mm Klinkensteckeranschluss, NFC ist drin und ein Fingerabdruckscanner hinten. Ja, das Ding hat einen kleinen Notch oben drin, wo die Kameras, die Front-Facing-Kameras drin sind. Also so ein schönes Standardgerät, wenn man so will. Aber das Problem, das da ist, also das soll ja nachhaltig sein, das heißt, es soll lange halten. Ja. Das Problem auch bei dem Fairphone ist eben, wenn man schon am Anfang, ja, gerade beim Fairphone, wenn man schon am Anfang, am untersten Limit von vom momentanen Stand der Technik ist, dann ist das Gerät dazu verdammt, nicht so lange genutzt werden zu können, wie es eigentlich gedacht ist. Also wenn ich ein Gerät möchte, das möglichst lange benutzt wird, dann nehme ich erstmal den schnellsten Prozessor, den es zum Zeitpunkt des Erscheinens gibt. Den schnellsten. Nicht den zweitschnellsten, sondern den allerschnellsten. Ja? Zweitens, ich packe so viel RAM rein, wie es geht. Und das würde heute bedeuten 12 GB RAM. Ja? Immer mehr Geräte kommen 12 GB, jetzt kommt sogar bald ein 16 GB Modell, das heißt 12 GB RAM. In 2 Jahren ist 12 GB RAM Standard. Ja. Und dann packe ich so viel Storage rein, wie es geht. Ja. Denn je länger man ein Gerät hat, desto mehr Kram sammelt sich an. Die Idee, dass die Leute alles auf Cloud Storages auslagern, ist nicht korrekt. Ja. Wenn sie es über Google machen, dann macht es Google zwar automatisch, die Sachen auf dem Smartphone mit der Zeit löschen und die Sicherung bei Google nutzen. Nur wenn das kein Google-Gerät ist, beziehungsweise mittlerweile auch bei Google-Geräte, das kostet Geld. Macht niemand, also hat man wieder das Problem. Die meisten Leute, schlimm, aber es ist nun mal so, halten ihre Videos und ihre Bilder einfach im Gerät. Ist das Gerät voll, ja, stehen die da und ihr werdet es kaum glauben, die holen sich dann ein neues Gerät. Ja, ist so, es tut mir furchtbar leid, aber ja, es ist so. Es ist wie eine Kassette, die voll ist, ne? Dann holt man sich eine neue Kassette. Anscheinend ist das so da drin, ne? Ja, und deswegen ein Riesenspeicher. auch aus dem Denken heraus, weil man nicht weiß, wie groß die Programme werden können. Vor zwei Jahren waren Spiele, die 4 GB RAM brauchen, extrem selten. Heute ist es eher öfters der Fall. Ja, egal ob Shooter, Echtzeit-Simulation-Games, die brauchen Speicher ohne Ende, ohne Ende. Ja, was die runterladen an Sachen, das holt man sich im Play Store eine App, ja, denkt, ach, okay, nur 800 Megabyte, das geht ja noch, dann installiert man die und dann werden noch 1,5 Gigabyte heruntergeladen, damit man erstmal zocken kann. Ja? Realität. Ja? Und das wird nicht weniger werden, das wird immer mehr werden. Ja? Passt mal auf, wenn die PS5-Adaptionen anfangen in 2 Jahren oder vielleicht sogar schon früher, einem Jahr, eineinhalb Jahre, ja, auf die Android-Smartphones zu kommen, ja. 5 GB, 6 GB, ihr sagt's, die werden das draufhauen. Kein Problem, ja. Also, Speicher, wie immer. Und je länger ein Gerät halten soll, desto schneller muss es sein am Anfang, desto mehr Speicher muss es haben am Anfang. Und dann können wir überlegen, hier mit diesen modularen Systemen, wie zum Beispiel die Kameras auswechseln, das ist gut. Aber wisst ihr, ein Gerät mit 3 GB oder 4 GB in 2 Jahren, da braucht man keine Kamera mehr auszuwechseln. Da braucht man keinen Akku mehr auszuwechseln. Das Ding ist technisch am Ende. Ja, da läuft noch nicht mal mehr die Unicorn-App drauf, die aktuelle. Ja, also kann man vergessen. Deswegen grundsätzliches Designproblem bei diesen Geräten. Die haben zu wenig Ausstattung am Anfang, dann können die auch nicht nachhaltig über längere Zeit benutzt werden. So sieht's aus. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch. Es ist ja unglaublich, wie lange ich hier schon gesprochen habe. Das kam mir gar nicht so lange vor. Huawei darf in Frankreich die 5G-Netze aufbauen. Zack, Macron hat ein Machtwort gesprochen. Vive la France, kann ich da nur sagen. Klasse, ja, nicht erpressen lassen durch die USA. Einfach sagen, so ist es und fertig. Auch viele andere europäische Länder haben klar gemacht, Huawei darf bei ihnen die 5G-Netzwerke machen und damit ist hier Frankreich, hat sich da seine technische Vorherrschaft gesichert, also was heißt Vorherrschaft, seine technische Entwicklung, ja, einen technischen Standard gesichert. Die werden nicht in die zweite 5G-Liga absteigen, wie die Länder, die jetzt Huawei ausgeschlossen haben. Ja. USA und zum Beispiel, ja, willkommen der zweiten Liga, ja, so ist das, sondern die haben jetzt die Technik, die auch wirklich marktreif ist und die wirklich auch das Maximum aus 5G bis jetzt rausholt. Ja. Apple hat Epic Games oder den Epic Game Account gelöscht, ja, wie schon angekündigt. Und ihr werdet es kaum glauben, auch wenn ich kein Apple-Fan bin, aber diesen Move finde ich richtig, ja, dass die hier jetzt Epic rausgeworfen haben. Es ist einfach meiner Meinung nach eine Frechheit, was Epic da macht. Und die Leute, die gerne jetzt so Epic zur Seite springen, dann möchte ich mal sagen, überlegt mal, warum Epic das macht, damit die mehr Kohle verdienen. Ich weiß nicht, also das sind keine hehren Ziele, die Epic da hat, sondern die wollen einfach mehr Kohle verdienen und Apple soll weniger kriegen. In dem Fall hier ja gar keins, wenn die hier eine eigene Bezahlplattform machen, ja, und am App Store vorbei bezahlen, dann kann ja Apple auch da nichts mehr verdienen. Okay, das muss nicht sein. Man kann das einfach so machen, dass man dann, wenn man nicht mit einverstanden ist, auf der Plattform nichts anbietet. Das heißt, Apple zwingt einem nicht auf den App Store anzubieten. Und wenn man aber dort anbieten möchte, weil man dort nämlich einen Haufen Geld verdient, einen großen Reibach macht, ja, dann sollte man eben nicht so gierig sein und alles für sich beanspruchen, sondern muss eben auch anderen, die den App Store betreiben, zugestehen, dass die auch damit was verdienen wollen. Deswegen sind die nicht nur bei Apple rausgeflogen, sondern auch aus dem Google Play Store. Google hat die auch rausgeschmissen. Ja? Und damit fertig. Ja? Richtig so. Und jetzt ist auch der Account von Epic Games endgültig gelöscht worden. Das, was Apple ja gesagt hat. Also nicht nur Fortnite wurde gelöscht, sondern eben auch der Epic Account wurde gelöscht. Richtig so. Huawei Watch GT Pro 2 ist, sind erste Bilder aufgetaucht. Sieht meiner Meinung nach sehr interessant aus. Ich bin noch nicht ganz so sicher, was für ein Modell das darstellen soll, ob das jetzt 42mm Modell oder 46mm Modell ist. Da will ich noch ein bisschen abwarten. Wird nächste Woche wahrscheinlich auch genaueres rauskommen davon. Genauso wie das, was von Honor bei Smartwatches hier gerüchteweise rausgebracht werden soll. Übrigens auch Huawei bringt eine rechteckige Uhr heraus. Ja, so richtig länglich, rechteckig. Ihr wisst ja, also diese rechteckigen oder quaderförmigen Uhren, die sind nichts für mich. Ja, Quader, wie sagt man da? Viereck? Nein. Wie nennt man das eigentlich? Egal. Auf jeden Fall, das ist nichts für mich. Ja, ich möchte was Rundes haben. Ja, da bin ich halt auch ein bisschen altmodisch vielleicht, bei mir ist eine Uhr rund. Ne, das stimmt nicht. Es gibt auch coole Retro-Uhren, die nicht rund sind, aber das ist wieder was anderes. Die haben ein anderes Format, die haben ein TV-Format. Ja, das ist wieder was anderes. Das ist cooler. Also wenn die Uhr nicht gerade so aussieht wie die Uhr vom Ed Bishop, also vom Straker aus Shadow, ja, dann ist mir das egal und ich möchte eine runde Uhr haben. Okay? Let's go. Und das nächste, Zepp. Sagt euch nichts? Amazfit ist jetzt, ist das jetzt, ja. Amazfit wurde umbenannt in Zepp. Ja, und Zepp-E Smartwatches werden jetzt in den USA und in Großbritannien verkauft. Hier gibt es auch eine runde und eine eckige, ja, wobei die beide irgendwie also nicht so aussehen, als ob sie bei mir einen Tag ohne Kratzer überstehen könnten. Ja. Ein gewölbtes Display, ein nach außen gewölbtes Display, finde ich überhaupt keine gute Idee. Ich bin da mehr so der G-Shock Anhänger und das ist auch gut so, wenn ich mir meine Uhren angucke, ja. Die machen schon was mit, ne? Also Schickimicki gibt's bei mir nicht. Honor zeigt auch noch ein Werbebild, ja. Wir haben da was gepostet und zwar das Toolkit on your wrist, also das der Werkzeugkasten an deinem Armband, an deinem Arm. Und das ist sehr interessant, was für eine Bresche die da reinhauen wollen. Ist das eine Outdoor-Uhr? Also dieses Konterfei, was man da sieht, könnte darauf hindeuten. Ist das die Antwort auf die Amazfit T-Rex? Also wenn das eine Smartwatch-Outdoor-Uhr ist in diesem Stil von Honor, dann kann ich nur eins sagen. Halt die Schnauze, Honor, und nimmt mein Geld. Fertig. Xiaomi 10 gibt es jetzt in einer Doraemon Limited Edition. $407. Bin ich froh, ja, dass ich hier nicht in China wohne. Schon wäre ich jetzt wieder $407 ärmer, ja. Denn dieses Mi 10, das immerhin 8 GB RAM und 256 GB Storage hat, also alles andere als ein Kinderphone, ist nämlich in dem Doraemon-Design. Und zwar richtig toll gemacht, ja. Schönes, blaues, glänzendes Phone mit dem Kopf von Doraemon drauf. Auch eine Hülle mit Doraemon drauf. Auch die Packung mit Doraemon. Und ich hoffe, dass die Doraemon-Figur auch noch mit dabei ist. Ha, wunderbar. Fantastisch. Ich bin begeistert von diesem Teil und wie gesagt, auf der einen Seite bin ich froh, dass ich nicht in China wohne, sonst hätte ich jetzt müssen wieder Geld raushauen. Auf der anderen Seite schade, weil ich mag Doraemon von der Figur her, einfach cool. Auch wenn ihr das jetzt nicht, wenn es euch das nichts sagt, wenn ihr dann sieht, dann wisst ihr sofort, dass ihr den schon mal gesehen habt, der ist irgendwie omnipräsent, ja. Keine Ahnung, ne? Tja, Amazfit Neo oder eigentlich ja jetzt Zepp Neo oder ist Zepp nur noch, ist Zepp jetzt eine eigene Untermarke von Amazfit? Ich weiß es nicht, ja. Amazfit ist ja auch Huami und Huami ist Xiaomi. cool, ne? Also so total verschachtelt. Die haben eine Smartwatch rausgebracht, wo ich mir auch sag, Mensch, das könnte ich mir überlegen. Das könnte ich mir überlegen. Die hat ein Monochrom-Display und sieht aus wie so eine Retro Casio. So eine ganz alte Casio oder auch eine Seiko, wisst ihr, die aus James Bond, die digitalen Seiko-Uhren, ja, so ähnlich, ja, entfernt kann man so sagen. Und die nennt sich Amazfit Neo, ja, wird vermarktet und mit dem Slogan Beyond Retro, ja. Das Teil bietet immerhin einen Herzfrequenzmonitor, ein Sleep-Monitor, 28 Tage Batterie. Ja, also 28 Tage Akkulaufzeit, Always-on-Display natürlich, ja. Wie gesagt, mit Monochrom und sieht aus wie so ein ganz normales LCD-Element-Display. Und ich glaube sogar, das ist eins. Also das wird wohl kein grafisches Display sein in dem Sinne. Das sieht wirklich so aus, als ob das ein echtes Elementen-Display ist, ja, diese Achter-Elemente-Displays, ja, wo es da halt gibt. Und es würde dann eben auch diese 28 Tage Always On erklären und wasserfest bis zu 50 Meter. Also das heißt, hier hat man all das, was man von diesem Retro-Modell eigentlich erwartet. Ja. Gibt es in verschiedenen Farben. Einmal in so einem, naja, ich sag mal, grau-oliv. Ja, könnte auch vielleicht durch den Lichteinfall kommen. Schwarz und rot. Ja. Also das reizt mich hier. Vor allem das Teil wird verkauft werden für $49,99. Leute, also ich meine, das wäre ein No-Brainer, wie man so schön sagt. Ja, also wenn das für 50 Euro verkauft werden würde, ich würde mir die sofort holen. Ja, also ohne mit der Wimpern zu zucken. Ne? Dann werde ich schon mal gucken. AliExpress soll es die geben. Ja, mal sehen, was dabei herauskommt. Ich hoffe, dass es die dann auch in anderen Stores gibt bald, weil wenig Leute haben natürlich hier Lust, bei uns jedenfalls auf AliExpress zu bestellen. Anders sieht es ja in anderen Ländern aus. Also ich gucke gerade mal, ob es die da vielleicht sogar schon zum Vorbestellen gibt. Ja. Amazfit Neo ist jedenfalls schon von den Leuten gesucht worden. Ja, und die sind da tatsächlich schon zu bestellen. 44,67 € sollen die Teile kommen. Und nach Abzug von Rabatten momentan noch bei AliExpress 36,18 €. Tja, was soll ich denn da sagen? Werde ich mir sofort nachher bestellen. Absolut cool, meiner Meinung nach. Ich weiß nur nicht, in welcher Farbe ich mir die bestellen soll. Grau-schwarz vielleicht, ich weiß nicht genau. Mal gucken. Ja. Also, fantastisch. Also, dieser Amazfit Neo ist wirklich eine tolle Sache, so wie das aussieht. Ich werde euch dann natürlich hier berichten, wie die dann ist, falls ich mir die dann also bestelle, wann die ankommt. Die dauert meistens 4-5 Wochen, bis die dann ankommt hier. Also müsst ihr euch noch ein bisschen zusammenreißen. Ja. Sieht aber wirklich sehr, sehr cool aus. Ich werde einen Link mal reinsetzen hier in die Shownotes und dann schnell bestellen, bevor ihr bestellt, damit ich noch eine bekomme. Naja. Okay. Was haben wir denn noch? Haben wir noch was? Ja, gut, Fairphone 3, neue Kameramodule habe ich schon gesagt, ja, sollen die Nutzungsdauer verlängern, aber wie gesagt, ja, wird wohl so nicht viel bringen, ja. Gut, damit kommen wir zu der App der Woche, ja, und da habe ich diesmal was rausgesucht, das nennt sich Terratime, ja, eine Weltzeituhr, aber auch noch so viel mehr. Gleich am Anfang möchte ich betonen, dass das Ding gespickt ist mit Werbung. Leider, kann man nichts machen. Es gibt allerdings auch eine Premium-Version davon, beziehungsweise gleich zwei verschiedene. Einmal eine für 6,49 € und einmal eine für 8,49 € nicht im Monat, sondern Premium. Version, ja. Es gibt allerdings noch eine andere Version im Play Store wiederum, ja, eine separate TerraTime Pro, ja, die kostet 7,49 Euro. Falls ihr Google Play Pass Abo habt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, diese Pro-Version kostenlos herunterzuladen. Also immerhin mal eine App. Die erste App, die ich gefunden habe, die interessant ist und die auch Google Play Pass Abo hier hat. Gut, was sind die einzelnen Funktionen? Tageslichtuhr, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondphasen werden angezeigt, Mondauf, Untergang, Dämmerungs- und Transitzeiten. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel beim Geocachen unterwegs seid, könnt ihr genau sehen, okay, also ab dann wird es langsam anfangen, düster zu werden. Ihr könnt das alles grafisch sehen. Es gibt verschiedene Uhren, die ihr einstellen könnt, wo das dann auch tatsächlich angezeigt wird, ja, wo sind die Übergänge, ja, wann ist es dunkel, wann ist es hell und so weiter und so weiter. Es ist eine globale Übersicht mit Karte, ja, die wirklich also interaktiv ist, die ihr auch reinzoomen könnt, ja, mit dem Touchscreen, ja. Ihr habt eine Augmented Reality Ansicht, ja, für die Sonnen- und Mondbahn, ja, wo ihr also dann auch tatsächlich sehen könnt, wo geht der Mond dann auf, ja. Das könnt ihr auch grafisch in der Karte nochmal sehen. Auch hier gibt es diese Schatten, die quasi über die Karten gelegt werden und ich glaube 5 Minuten Aktualisierung kann man als schnellste Aktualisierung einstellen. Dann angezeigt wird, wo ist diese Schattengrenze. So könnt ihr also das alles im Blick behalten. Es gibt Uhr und diese Globus Widgets auch. Ihr könnt das Ganze als Live-Wallpaper einbinden, also die Echtzeitkarte und den Globus als Live-Wallpaper auf euren Screen machen. Ja. Es gibt auch Wear OS Uhrenansichten, insgesamt 4 Stile. Ja. Auch das ist schön. Ihr merkt, also es ist sehr, sehr umfangreich. Ja, wie ich schon gesagt habe, ihr habt mehrere Uhr- und Kompassstile, die ihr auswählen könnt. Ja, 4 Stück sind es insgesamt. Und auch ich sag's jetzt einfach mal, wie die das sagen, fotorealistische Simulation mit Wolken, Stadtlichter, Meereseis und so weiter aus echten Satellitenbildern erstellt. Ich weiß allerdings nicht genau, ist das jetzt dann Live-Einblendung, das gab es früher zum Beispiel mal auf Linux, ja, X-Blende zum Beispiel, da konnte man die Live-Wolkenkarten über den Globus quasi legen und hatte somit quasi eine Live-Wolkenansicht, ja, oder zumindest fast live, alle paar Minuten wird es aktualisiert dann, ne? Weiß ich nicht, ob das jetzt ihr ebenfalls vorhanden ist oder ob das einfach nur bei den Wolken einfach nur so ist, damit es schön aussieht. Ja, keine Ahnung, das habe ich jetzt noch nicht feststellen können. Jedenfalls eine wunderbare Sache, sieht optisch ganz toll aus. Bei der Pro-Version gibt es keine Werbung. Ihr könnt zusätzliche Standorte einstellen und auswählen. So könnt ihr halt den aktuellen Standort sehen, wo ihr seid, beziehungsweise eben in der Karte scrollen. Und zusätzliche Standorte könnt ihr dann einfach per Klick auf diese Standorte hin beamen. Also wenn ihr zum Beispiel Hobbyastronomen seid und ihr habt jetzt zum Beispiel Verbindungen ans andere Ende der Welt, könnt ihr auch gleich dorthin tippen und könnt dann zum Beispiel sehen, wie ist dort zum Beispiel gerade die Lage, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeit und so weiter. Übrigens könnt ihr auch einstellen, ja, diese Dämmerung und Untergangszeiten könnt ihr bürgerlich, ja. Das ist dann relativ früh, weil wenn es langsam anfängt, dunkel zu werden, dann sagen die Leute, es wird jetzt dunkel. So, okay. Ne? Dann gibt es die nautische Dunkelheitsgrenze und dann die astronomische Grenze. Und das könnt ihr dann entsprechend euren Bedürfnissen einstellen. Also die App könnt ihr kostenlos zum Test herunterladen und wie gesagt, dann habt ihr hier diese Pro-Funktion. Zusätzlich in der Pro-Funktion auch noch Wecker, den ihr für jede Zeitzone einstellen könnt. Ja, oder euch auch zum Beispiel für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und so weiter an entsprechenden Standorten alarmieren lassen könnt. Ja, also Idee ist, na, ist mir beim Geocachen schon öfters mal passiert, es wird immer dunkler und dunkler und dunkler, ne? Man hat nicht dran gedacht, na, oh nein, heute geht es ja schon um 6 Uhr los mit der Dunkelheit, na, im Winter. Dann kann man hier sich auch sehr schön Übersicht verschaffen, weil man sofort sieht, ja, okay, viel Zeit habe ich nicht, wenn ich um 12 Uhr loslaufe. Ne? Deswegen raus aus den Federn und früher nach draußen. Gut, also das ist Terra Time, die Weltzeituhr im Play Store zum Download. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Ja. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und auch noch etliche andere Links für heute, die eventuell interessant sind. Und diese Shownotes findet ihr in eurem Podcast-Player. Dort muss irgendwo eine Möglichkeit sein, dass ihr diese Begleittexte angezeigt bekommt. Tja, ich werde mich jetzt hier mit meinem neuen Capless-Füller vergnügen. Yay! Ist mich heute angekommen. Vielleicht sage ich irgendwann in der Rios-Wochensicht darüber nochmal was. Und euch wünsche ich eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Also eins weiß ich, wenn ich mal einen Füller-Podcast mache, werde ich am Ende nicht sagen, haltet euren Füller steif. Das könnte missverstanden werden.